Herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche. Der Biografie mit und von Visitor Favignon. Hallo liebe Leute, hallo böse Leute und herzlich willkommen zum direkten Podcast in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ich sitze gerade in meinem weniger sportlichen und nicht so schönen, jedoch super treuen Wagen, der fast genauso alt ist wie ich. Und ich fahre Richtung Sarajevo. Nun, es trifft sich gut, dass ich diese Episode im Wagen mache. Denn während ich spreche, muss ich so viele Sachen wahrnehmen, auf den Verkehr achten. Und ich weiß nicht, manche würden jetzt sagen, oh Gott, ist das nicht gefährlich und so, aber ich finde, das klappt schon ganz gut, denn ich muss ja meinen iPod nicht halten. Ich habe ihn einfach in den Schal reingetan. Ihr könnt übrigens vielleicht das Foto auf meinem Blog sehen. Gut, das Thema heute ist die Wahrnehmung. Und zwar möchte ich über die Wahrnehmung des Menschen sprechen. Wie viel nehmt ihr eigentlich wahr? Wenn ihr herumfährt, spaziert, wenn ihr in der Straßenbahn seid, verkriecht, seid ihr einer von den Menschen, die sich in das Buch verkriechen, in Zeitschriften, iPod hören, nichts wahrnehmen? Oder seid ihr einer von den Menschen, die sagen, ja, ich nehme sehr wohl vieles wahr, ich schaue mich auch um, ich bemerke andere Menschen, ich bemerke Sachen um mich herum, ich rieche sie, ich höre sie, ich kann sie sogar manchmal fühlen. Gut, vom Schmecken jetzt abgesehen, aber trotzdem, ich sage, die meisten von uns nehmen die Umgebung gar nicht wahr. Wir nehmen so wenig wahr, das ist unglaublich. Und hier, an dieser Stelle möchte ich, dass ihr einen ganz kleinen Versuch macht. Und zwar, schließt eure Augen und erinnert euch an das Letzte, was ihr getrunken habt. Also Milch, Kaffee, Bier, Wein, was weiß ich. Und jetzt versucht mal, das zu beschreiben. Wie war der Geruch? Wie war der Geschmack? Wie habt ihr das empfunden, was ihr da getrunken habt? Oder habt ihr es einfach nur genommen und getrunken und gesagt, ja toll, das war erfrischend oder das war heiß, jetzt geht es mir wieder, jetzt bin ich ein bisschen wärmer oder so. Naja, ich komme bei meinem letzten Getränk auf 27 Sätze. Und diese übrigens könntet ihr auch auf meinem Blog nachlesen, für die, die das lesen möchten. So viel nur zu einem Getränk. Jetzt aber kommen wir zu den ganzen Sachen, die man sonst normalerweise wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Zum Beispiel eine Strecke, die ihr immer wieder durchquert. Sagen wir mal von der Wohnung bis zur Arbeit. Jetzt Straßenbahn, Auto oder zu Fuß, egal was. Nimmt ihr die Umgebung eigentlich wahr? Oder ja, ich kenne die Straße, da verändert sich eh gar nichts. Oder aber gibt es da so viele Sachen, die wir vorher gar nicht gesehen haben? Ich zum Beispiel, bei mir, von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz, habe letztens jetzt wirklich mal versucht, diese Umgebung wahrzunehmen. Und zwar visuell habe ich festgestellt, dass ich neben knapp 50 Skulpturen vorbeikomme. 50! Also wären es 1, 2 und ich sage, ja, ich hätte die übersehen. Ich wusste, dass da ein paar Skulpturen sind, aber 50 ist ziemlich viel, oder? Dann kleine Parks. Leute, was gibt's in einem Park? Bäume, Gras, ein paar Bänke und eine Fontäne, oder? Eventuell Spielplatz. Naja. Aber so viele verschiedene Baumarten. Das wusste ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Baum, Baum. Aber nein, ist nicht so. In einem Park kam ich sogar auf 23 Baumsorten. In einem kleinen Park. Und dann noch die Baumgrößen, die Baumformen, die schönen Farben. Also Bäume nehmen wir eh meistens wahr, entweder im Frühling, wenn die wieder anfangen grün zu werden, oder aber im Herbst, wenn die ganzen prachtvollen Farben da sind. Und da sagen wir auch, ja, schön Farben. Aber habt ihr eigentlich schon mal wirklich euch diese Farben angeguckt? Das ist unglaublich, dass ein Blatt 7, 8 verschiedene Farben auf sich haben kann. Ist doch Wahnsinn. Dann kommen wir zu dem, was wir so hören. Was hören wir eigentlich? Also, wenn wir jetzt unser iPod weglegen oder unser MP3-Player, was hören wir? Wir nehmen so viele Geräusche wahr, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Versucht's mal. Setzt euch mal irgendwo hin und nimmt diese Geräusche wahr. Also, versucht mal herauszuhören, was so alles um euch herum passiert. Jetzt nicht nur Autogeräusche, sondern überhaupt Vögel, Menschen, die miteinander reden, Bewegungen, die sie machen, Textilien, die aufeinander schlagen, wenn die sich berühren. Oh Gott, reden und fahren in Sarajevo ist nicht so toll. Fahren in Sarajevo überhaupt nicht. Dann, genau, ich will noch was zum Geruch sagen. Wie viele Gerüche könnt ihr unterscheiden? Macht mal den Selbstversuch. Nennt verschiedene Obstsorten von euch. Packt die irgendwo in einer Linie. Verbindet euch die Augen. Und dann versucht die einfach mal heraus zu riechen. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr da sagt, ja, ich habe da jetzt einen Apfel, eine Banane oder eine Orange und ich sage jetzt, wo sich was befindet. Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine, versuch mal richtig das heraus zu riechen. Wie viele Sachen riechen wir eigentlich? Wir riechen tagtäglich so vieles, wenn wir im Wagen sind, wenn wir bei uns sind. Aber wir nehmen das doch nicht wirklich wahr. Darum ist auch unser Riechsinn immer weniger entwickelt. Also es entwickelt sich zurück, denn wir nützen es eigentlich nicht. Wieso eigentlich nicht? Haben wir Angst zu riechen? Naja, ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall habe mir vorgenommen, meine Umgebung ein bisschen mehr wahrzunehmen. Und ich kann euch was sagen. Sogar das Fahren mit der Straßenbahn ist irgendwie lustiger geworden. Ich mache das jetzt ungefähr eine Woche lang. Und ich glaube nicht, dass ich zu einem Sentinel mutieren werde. Aber ich denke, dass das Leben auf jeden Fall ein Stück interessanter sein wird. Gut, das wäre zu diesem Thema. Ich verbleibe mit einem Servus hier aus Sarajevo. Ich bin ja auch schon fast angekommen. Super. Also, liebe Grüße, liebe Leute. Das war's von mir hier, euer Ruben Vagabund alias The Wizard of Avignon.